Wake the town and tell the people Cool and Deadly is coming your way. Reggae on air. And at the controls we have Uwe Gruber, and also at the controls we have Roots Operator Valle. Do it! Herzlich willkommen am Mikrofon Uwe Gruber bei einer weiteren Sommerausgabe von Cool and Deadly. Wir wollen mal ein bisschen die Sonne locken mit Musik. Und ich habe Dub aus Berlin und Dancehall aus Jamaika, und der Roots Operator hat auch noch eine ganze Menge im Gepäck. Ja, herzlich willkommen auch erstmal von mir, und ja, im Gepäck habe ich ein paar Sachen aus England, und damit geht's auch gleich los, und zwar mit den Double Tears, mit Welcome to London, ist auf dem Jamrock Rhythm, und davon gibt's zu hören Singer Blue mit Never Stop Praise Jaja und Kenny Knotts mit Show Them. Bless life, this is once again a black jumper. You're tuned to the Cool and Deadly Reggae on the air, 95.4. With you, with Groove, I know the original Roots operator. Oh gosh. Out in the street, they call it murder. Bad mind, red guy, the whole of them corrupt. In a pretty world, said the whole of them fed up. King Selassie love man, it's sweet like syrup. Show them we are rising. Get up people, rise up again. Show them we are rising. No matter the bucket, the broke. Drum. Show them we are easy. A cool and deadly, a sizzle of lounge, you hold steady. Hey, you know me, I say, yo, cool and deadly, ready on here 95.4 with Huey Groover and the original roots operator. So, Rastafari. Jamrock ist natürlich ein super Einstieg und weiter geht's bei Cool and Deadly mit Tiger Hi-Fi. Hatten wir auch schon mal vor ein paar Monaten. Da steckt der Produzent Kranz de Lutin, bekannt von Martin Yondo unter anderem, dahinter. Wir hören hier zwei Coverstücke. Tiger Hi-Fi haben sich darauf spezialisiert und zwar könnt ihr mal raten, von wem diese beiden Stücke sind. Und zwar der erste Titel heißt Mama und da reingemixt habe ich Music. Cool, cool and deadly reggae on air 95.4. Cool and deadly, cool and deadly, cool and deadly, cool and deadly, cool and deadly, cool and deadly. Can see you, mama. But I can hardly wait. Oh, to touch and to feel you, mama. Oh, I just can't keep away. In the heat and the steam of the city, heart's got me running and I just can't break. So say you help me, mama, 'cause it's getting so high. Oh. I won't hurt you, mama, but it's getting so high. Oh. Well, every time I meet German, I always listen to you in the station. It's great, it's great, it's great. Thank you. Wer hat's geraten? War vielleicht nicht ganz so schwer. Das erste Stück Mama von Genesis natürlich, von Phil Collins mal gesungen, und Music ist von Madonna. Ja, und jetzt geht's mit was ganz anderem weiter. Jetzt gibt's den Bingy Rhythm aus dem Hause Twilight Circus, beziehungsweise ist ja so ein Ein-Mann-Unternehmen von Ryan Moore. Und da werden wir hören Lutanfire, We Can Make It Work. Danach gibt es Brando mit Conquering Lion, Michael Rose mit A Little Bit More, und ich denke mal, wir werden noch ein bisschen von der Version hören. Die ist nämlich featuring Scully, altbekannter Percussionist aus Jamaica. Viel Spaß mit dem Bingy Rhythm. Cool and deadly, cool and deadly. Thank you. Who stand up cool and deadly. I saw the thing set up. Michael was not a player. Berlin ist heute sehr stark vertreten. Und zwar haben wir jetzt hier Alaka. Die sind eigentlich europaweit unterwegs. Quer schon mal von Wien nach London haben sie Gäste mit dabei. Mit Stereotype haben sie viel kooperiert. Und das Album, das neue, heißt dementsprechend auch Family Business. Und ich habe da mal ausgesucht Banana Split. Das Ganze gibt's jetzt online zum Download. Das komplette Album nur auf einschlägigen Portalen wie zum Beispiel www.tonspion.de oder Alaka Kickass.net. Und danach sag ich euch, was ich da noch mit reingemixt habe. Pélame la banana, Juana, Juana, pélame la banana, Juana, Juana, pélame la banana, si no me la pela, me la pela tu hermana, Juana, Juana, pélame la banana, Juana, Juana, pélame la banana, Juana, Juana, pélame la banana, si no me la pela, me la pela tu hermana. Cool and deadly, cool and deadly. I'm on the books and bleed, it's not healing your pip skin. Technique keep me reading. Let's move slow, laid left ways, lick lips when we embrace. Set a soft membrane, historical, golden in origin. Be food, man of origin, I'm done with all the flirting. Just wrap it up, pistachio nut. All cream laid nice, I know ashy, but now that's enough. Super sweet, sucker punch. Get the whole thing straight, me no time be munch. No monster crunch, slippy slip, best of the bunch. Summertime business, on a dirty lunch, take a split like legs, fast to under eggs. Hey, I need you like a ham need eggs. Rewind this flex, we're not chat them direct. Watch the recipe unfold, she a master chef. Shot fly to face the boy, them a chase. Shoot up them base. Pass the case, them in case. Them try fi escape. None can escape. When me gun blade, my war is like no other. When me done, them have no sister, no brother. Should I hear the boy scream and say, oh mama, me bust the camel back with no hammer. Body left and tar with no honor. The fitness and speed test, not no grammar. Gangsta for life, me are the war planner. My AK speed shot like God mana. Don't fuck around, who know we dead. Never strap with my gun, with one in a head. Hear me said, make a next talk, one in your dead. Make mad we pick it up, in a McGrill cake. The informers tell the cops, them me evil. Oh, me in vehicle, in love, murder people. Oh, me make too much drive by in a vehicle. Them see body chop on the road like a diesel. Amazing grace, shot fly to face. The boy, them a chase. Shoot up them best. The case, them in case. Them try fi escape. None can escape. When me gone well. No one knows my struggle. They don't know my trouble. Son, you must go on. Because the mama love ya. They don't wanna see me rich. They don't wanna see me poor. Gangsta for life, surrounding. Sing some more. Gangsta. Cool and deadly, sing. Cool and deadly, sing. Cool and deadly, let the first shot they fire place harder. Cause I'd rather be a memory than a retard. Tell mama it's okay, me and daddy chilling. Sipping heavenly champagne and reminiscing. I saw little Yannick, remember she was missing. Grandma said to keep your head up cause God is willing. Even the angels up above pray for me. Oh, I'm sorry to say the God pray for me. Oh, I'm so God pray for me. See, it's the way somebody pray for me. Enemies wanna see the casket for the patriot. But my son will live on and rise to the top. Oh God, I'm searching for salvation and I'll never stop. Protect me and I'll protect myself, that's why I'm never strapped. Cause I'm a gangster in the street, that's what I'm clever at. And even when I'm gone, you treat women like that. Everybody gonna clap for me. Mavado war das und zwar mit Amazing Grace und Dying. Das ist sehr düsterer Dancehall, eine ganz eigene Note, nicht so aggressiv. Ja, so kann ich schon mir eher mal was von Gangstern erzählen lassen, ein bisschen melancholisch. Und jetzt kommen wir zu aktuellen Geschichten hier in und um Münster herum. Anfangen tun wir mit Reggae-Attacke, die läuft natürlich immer auf unserem Termin hier. Und zwar läuft die im Triptychon am Haberkamp mit Chalva Sound und DJ Moss. Ja, und danach gibt es dann am Freitag, den 3.8. in der Baracke Roots Plug Sound meets Good Vibes Machine. Mittwoch, der 8. August ist wie üblich der zweite Mittwoch Eital Corner im Sputnik Café. Ja, und dann gibt es wieder mal ein Festival. Wir sind ja gerade erst vom Summer Jam wieder da, wo es mal wieder sehr, sehr nice war. Ausverkauftes Festival. Erste Mal, glaube ich, habe ich vorher noch nicht von gehört. Es gab nicht mal mehr Tagestickets. Am Sonntag Danzahl full up. Und das nächste Festival folgt auf dem Fuß, und zwar das schöne Festival in Bersenbrück, der Reggae Jam im Klostergarten. Und da gibt es eine Menge zu hören und zu sehen. Unter anderem werden auftreten Tipper Irie, Derek Morgan, Lone Ranger, Freddie McGregor, King Yellow, a.k.a. Yellowman, Leutnant Stitchy, Alten Alice, aus Münster, Manu und Goldie und viele, viele andere. Das Ganze am 10. August bis zum 12. August. Es gibt noch ein paar andere Festivals und Veranstaltungen. Schaut vielleicht mal auf www.reggae-party.de bei Zeiten nach. Zur Zeitpunkt, wo wir jetzt produzieren, stand da noch nicht mehr drin. Wir können auch noch mal appellieren an alle Veranstalter, schreibt das da vor allem auch früh genug rein. Und jetzt kommen wir zu der Soul Shakedown Party, die natürlich wieder einen Tag vor unserer nächsten coolen Deadly Sendung stattfindet, und zwar am Freitag, den 24. August im Gleis 22. Ja, und du hast es schon gesagt, unsere nächste Sendung wird dann am 25. August sein, Samstagabend, 20.04 Uhr. Und zwei Wochen vorher gibt es aber noch die Reggae Arena zu hören, am Samstag, den 11.08. ebenfalls 20.04 Uhr auf Antenne Münster 95.4. Ja, soweit die Veranstaltungshinweise, und wir haben ja gerade vom Summer Jam gesprochen. Da haben wir natürlich auch ein paar Interviews mitgeschnitten, die wir später mal senden werden, und ein paar schöne Jingles gemacht. Ja, und unter anderem habe ich da auch mal ein Interview mit TOK mitgeschnitten, per Video. Das Ganze haben wir im Internet hochgeladen bei YouTube, oder ihr könnt es euch anschauen auf unserer Homepage coolanddeadly.de. Ja, und Internet ist ja sowieso so ein Ding, da kann man eine Menge Connections aufbauen. Unter anderem hat uns da jetzt jemand zwei Stücke geschickt. Jamaikaner heißt Aya Laser, und von dem werden wir jetzt hören den Song Ghetto Joy. Danach gibt's Guns Are Blazing auf dem Real Rock Rhythm. Und da dachte ich mir, da packe ich hinten dran nochmal eine schöne Real Rock Version von Augustus Pablo. This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now. Wanna see how long I'm left behind? Now I'm paving a mind. Now I get up paper time, you know. Wanna better read between the lines? Hey! No, give me some joy, joy, joy, joy. For every ghetto girl and boy, it would be a joy, joy, joy, joy. If you see more ghetto people getting employment, say joy, joy, joy, joy. For every ghetto girl and boy, it would be a joy, joy, joy, joy. If you see more ghetto people getting employment. If you quiet me, want the whole of no mute. Days of me come here for defend ghetto youth. Too much of the ghetto girl a turn prostitute. Too much little toddler a de rap and de loot. Down, give the youth no more gun fi go shoot. Give them a school bag, a school book, a school boot. I make them go a school in a Chris Carke suit. And see if you no reap better fruit. So no give me some joy, joy, joy, joy. For every ghetto girl and boy, it would be a joy, joy, joy, joy. If you see more ghetto people getting employment, say joy, joy, joy, joy. For every ghetto girl and boy, it would be a joy, joy, joy, joy. If you see more ghetto people getting employed, no matter how the ghetto people them try. I get no help, me said them nah get no blight. No matter how much time they use them apply. From them side, the address them say we not qualify. Do me some money in your jacket and tie. But always they sell with some fire and lie. Look how long you promise with the zinc and ply. You they go hanging on your bone and necktie. Oh no, give me some joy. Joy, joy, joy. For every ghetto girl and boy, it would be a joy, joy, joy, joy. If you see more ghetto people getting them. Employ me say joy, joy, joy, joy. For every ghetto girl and boy, it would be a joy, joy, joy, joy. If you see more ghetto people getting employed. Yo, yo, hey, be careful how you touch the street, yo. I tell you, say the whole of the place under it. Hey, me say the guns are blazing to the left and to the right. Oh, me hear them echo through the night. But isn't it amazing that even though we fuss and fight, Jaja still a give us love and life. For the guns are blazing to the left and to the right. Oh, me hear them echo through the night. But isn't it amazing that even though we fuss and fight, Jaja still a give us love and life. Yo, when I look on we country where they struggle from so far. Look where we coming from now, look where we are. We crippled, oh, by this effect. break off war. Every house in the city for the sport burglar bar. Your best friend nowadays you don't know who they are. Anyone for your change will lift your brain pon the tar. No one really know who took the cookie from the jar. Now you can't even trust a strange car, cause the guns are blazing to the left and to the right. Oh, me hear them echo through the night. But isn't it amazing that even though we fuss and fight, Jaja still a give us love and life? Well, them say the country, them say it in a very bad state. You not safe in your house and you not safe at your gate. Man a killer, man a robber, man a rape. Not even the suckling pon the breast, them say nah escape. Them a complain about high crime rate, unemployment, and that a help the crime escalate. Every man want food in a them plate. And if you can't provide the opportunity, why me say shot they go beep? Blazing to the left and to the right. Oh, me hear them echo through the night. But isn't it amazing that even though we fuss and fight, Jaja still a give us love and life. All the guns are blazing to the left and to the right. Oh, me hear them echo through the night. But isn't it amazing that even though we fuss and fight, Jaja still a give us love and life. Reggae on air 95.4. Don't touch that dial or your finger will be chopped off. Cool and deadly. Cool and deadly. Cool and deadly. Cool and deadly. Cool and deadly. Don't forget you're listening to Cool and Deadly 95.4. Bless. Ja, wir haben ja vorhin schon mal von Bersenbrück geredet, vom Reggae Jam im Klostergarten. Da ist letztes Jahr aufgetreten Culture bzw. Joseph Hill, der ja kurz nachdem er in Bersenbrück gespielt hat, in Berlin verstorben ist. Anlässlich dessen habe ich mal einen kleinen Culture-Mix gemacht. Und da werden wir hören 2-7's Clash, I'm Not Ashamed, See Them Come und den Skillful Dub. Hello, I'm Joseph here. Listen up, this station rules the nation with reggae music. Sing! St. Jacob, Tel Aviv, and Kingston is gonna meet. And I can see with my own eyes, it's only a housing scheme that divides. What a liban bamba, eh? When the 2-7's clash. Tree out by Ferry Pony Station. How beautiful it used to be. And it has been destroyed by lightning, earthquake and thunder. I say, oh, what? What a liban bamba, eh? When the 2-7's clash. What a liban bamba, eh? When the 2-7's clash. Because cool and deadly, it's a phantom moja. Who wanna judge a soldier? I to the fullest. Cool and deadly is as much love to everyone. When we listen to the radio station, I listen to this radio station. Cool and deadly, act it up and blaze it. Das war schon bald jetzt wieder Cool and Deadly Region Air hier auf 95.4. Und die nächste Sendung wird das letzte Mal eine ganze Stunde sein im August. Danach werden wir gekürzt vom Gesetzgeber, dürfen wir dann nur noch eine Stunde insgesamt Bürgerfunk machen. Damit ihr wisst, was weiter abgeht mit Bürgermedien in Münster, wird es am 18. August einen Bürgermedientag geben auf dem Hafenplatz. Also Samstag, 18. August, alle zum Hafenplatz vor den Stadtwerken kommen. Da gibt es Informationen darüber, wie es bürgerfunkmäßig demnächst in Münster weitergeht. Jetzt sagt der Wolle hier nochmal die Stücke zum Schluss der Sendung. Ja, das werde ich machen. Und zwar, wenn wir jetzt noch hören, eine neue King Shiloh-Produktion. Die haben eine 12-Inch rausgebracht oder eine EP, wie man will, mit 6 Stücken drauf. 2 davon werden wir hören, und zwar von Peter Brocks, Alai de Martel und dann nochmal den Who Say Dub von den Vibronics. Und dann sage ich auch mal Tschüss, bis nächstes Mal bei Cool and Deadly auf Antenne Münster 95.4. Anytime you come around, make them know a cool and deadly. Me tell them things are fi crucial, and Jah know things are deadly. But still I see I still give me the meditation. Me a fi tell them a fi hold a medi. Me tell them keep it firm and keep it steady. Yes, I is I and I Jah roots, you know, alongside King Shiloh, lies in Monster, you know, blessed out, you know. So anytime me there, you know, just tune into Cool and Deadly. 95.4, you know. Shiloh in the area. Cool and dead, cool and dead, cool and dead. Cool and dead.